So aggressiv war ein Wahlkampf in Spanien schon lange nicht mehr. Es wurde bezichtigt, beschimpft und beleidigt, auch in den zwei Fernsehdebatten. Dass ausgerechnet Pablo Iglesias, der sonst stets empörte Chef der Linkspartei Podemos, seine Konkurrenten zur Mäßigung aufrief, sagt viel. Es war vor allem das Thema Katalonien, das die Gemüter erhitzt hat. Während die linken Parteien für einen zumindest vorsichtigen Dialog mit den Separatisten werben, fordern die Konservativen harte Kante. Zum Beispiel Albert Rivera von den konservativ-liberalen Ciudadanos. Herr Sanchez ist mit den Separatisten an die Macht gekommen und will an der Macht bleiben, dank jenen, die versucht haben, unser Land zu zerstören. Grobe Pinselstriche statt Feinzeichnung. Das ist Wahlkampf, erst recht in Spanien. Natürlich ging es auch um die Klassiker, um Steuer-, Renten- und Familienpolitik. Das Thema Außenpolitik blieb dagegen komplett außen vor. Jeder, der den Wahlkampf von außen beobachtet hat, muss zu dem Ergebnis kommen, dass Spanien allein in der Welt ist, schrieb gerade ein Kolumnist der Zeitung El País. Und tatsächlich, auch die Fernsehdebatten wurden fast komplett von innerspanischen Themen beherrscht. Wie sie sich die Zukunft Europas vorstellen, darüber hüllten sich die Parteien in Schweigen. Und das in Zeiten, in denen die Europäische Union eine schwere Krise durchmacht. Dabei ist Spanien das viertgrößte Land der Eurozone. Ein Land, das auch Deutschland verstärkt braucht. Nicht umsonst sagte Bundesaußenminister Heiko Maas kürzlich in Madrid: Wir wollen, dass es in Europa mehr Spanien gibt in Zukunft. Die Pro-Europäer müssen bei allen Diskussionen, die es gibt innerhalb der Europäischen Union, aber auch die von außerhalb, in die Europäische Union getragen werden. Wir müssen uns mehr zusammenschließen denn je. Doch das ist schwierig in Zeiten, in denen die Zusammenarbeit mit Ländern wie Italien oder Ungarn komplizierter wird und Großbritannien sogar komplett den Club verlässt. Spanien bekommt mehr Gewicht. Bis zuletzt ist das Land in Brüssel aber eher zurückhaltend aufgetreten und hat selten mit eigenen Initiativen geglänzt. Die aktuelle Regierung versucht, das zu ändern. Miguel Otero vom Politikinstitut Elcano kommt dennoch zu dem Schluss: España golpea por debajo de su peso. Spanien verkauft sich unter Wert in internationalen Beziehungen und auch in europäischen Angelegenheiten. Dabei versteht sich Spanien als Brückenkopf zu Lateinamerika. In der Venezuela-Krise übernahm die Regierung in Madrid die Führung für die Europäische Union. Spaniens Wort hat hier besonderes Gewicht, aber auch dazu kein Wort im Wahlkampf. Immerhin, keine der großen spanischen Parteien macht offensiv Stimmung gegen die Europäische Union, anders als in Italien, Polen oder Ungarn. Die Spanier sind derzeit vor allem mit sich selbst beschäftigt, aber die Europawahlen kommen ja noch.